Thymian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt Sterbehilfe. Ich möchte mit euch über dieses sehr komplizierte Thema reden, mich mit euch darüber unterhalten, euch beispielsweise fragen, wie ihr über die Sterbehilfe generell und grundsätzlich denkt, über aktive Sterbehilfe. Würdet ihr sie selbst in Anspruch nehmen? Wann soll oder darf man einen Menschen von seinen Leiden erlösen? Gibt es vielleicht sogar in eurer Familie, in eurem direkten, engen Umfeld, im Freundeskreis einen derartigen Fall? Seid ihr selbst betroffen durch eine unheilbare, eine extrem schwere Krankheit? Und wer von euch arbeitet sehr viel oder hat sehr viel zu tun mit Sterbenden und mit schwerstkranken Menschen? Wenn ihr mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist die Melanie und Melanie ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Melanie. Und zwar möchte ich erstmal sagen, ich befürworte die aktive Sterbehilfe, wenn sie irgendwann mal in Kraft treten sollte. Wir sollten vielleicht ganz kurz mal erklären, vielleicht weiß es der eine oder andere nicht, was aktive Sterbehilfe ist. Aktive Sterbehilfe ist, wenn jemand schwerstkrank ist und er einen Giftcocktail verabreicht bekommt auf eigenen Wunsch oder eine Spritze bekommt, dass er dann sterben kann auf eigenen Wunsch. Also ganz, ganz grob jetzt mal. Genau, ja. Weil, und zwar muss ich kurz ein bisschen ausfahren, vor 2 Jahren ist mein jüngerer Bruder an Krebs erkrankt und ich muss jetzt leider von einer inoffiziellen Situation reden, weil es wurde eventuell inoffiziell geleistet. Das habe ich ja nie verstanden. Es geht darum, dass wir eben in der Behandlung, mein Bruder war in Behandlung und er lag im Sterben. Wie alt war dein Bruder? 17. 17 Jahre. Was für einen Krebs hatte er? Osteosarkom, Knochenkrebs im Oberarm. Ja. Der wurde ihm auch abgenommen. Und da, bis dahin war eigentlich noch alles gut. Die haben gesagt, da kann nichts mehr passieren. Und irgendwann sind die Metastasen so auf die Lunge rauf, dass sie so voll war und dass er dann wirklich kaum noch Luft gekriegt hat. Der hat kaum noch atmen können und das war für uns so ein Grund, wo wir gesagt haben, nee, damit können wir nicht leben. Lag er bei euch zu Hause oder lag er im... Wir hatten ihn zu Hause. Wir wollten es auch nicht im Krankenhaus. Das hätte er auch nicht gewollt. War er bei Bewusstsein, als er so ganz, ganz schwer da niederlag? Er war immer bei Bewusstsein. Er hatte natürlich Morphium gekriegt, wo er immer im Endeffekt wie ein Drogensüchtiger, die sind ja auch also so aufgepaust, aufgepuncht und also so war er bei Bewusstsein. Wir konnten auch ganz normal mit ihm reden und das alles. Ging. Konnte er essen oder hatte er eine künstliche, eine Magensonde? Nee, hatte er nicht. Also essen konnte er, aber er hat so gut, also ich muss sagen, 3 Radieschen am Tag gegessen. 3 Radieschen? Ja, also er hat nicht mehr viel, weil er konnte durch das Atmen, weil er ja eben so schlecht atmen konnte, konnte er nichts mehr schlucken. Er konnte auch zum Schluss keine Medikamente mehr nehmen. Also die Tabletten, wenn er jetzt eine ganz kleine, wie so eine Süßstofftablette, das wäre für ihn gewesen, als wenn er da einen Apfel geschluckt hätte, so groß, weil er musste ja natürlich auch Luft holen und atmen und das war sehr schwer bei ihm. Wie lange lag er denn in diesem extremen, für ihn sehr schlimmen Zustand bei euch zu Hause? Muss ich lügen, also 4 Wochen, 4 Wochen waren er schon. Was habt ihr denn gemacht? Ja, also wir haben den Unterschied eben gemerkt, dass er immer weiter abgesackt ist von seiner Situation her und da haben wir dann irgendwann bemerkt auch, das geht nicht mehr. Also abends, er hat schon geheult, er hat auch selber Angst gehabt, dass er nachts erstickt, dass er eben keine Luft mehr kriegt. Und dann hat er eben gesagt, dass wir die Ärztin anrufen sollen, also auch die Professorin und die kam dann auch immer, hat immer geguckt und hat gesagt, das ist noch alles okay, da kam auch jeden Tag eine Schwester, das gibt das da auch immer, dass sie dann so kommen, weil er eben nicht im Krankenhaus lag. Und dann haben wir immer gefragt, wie sieht das aus? Schafft er im Juli noch seinen 18. Geburtstag? Und sie hat gesagt, ich weiß es nicht, ich kann da so nichts zu sagen. Und irgendwann meinte sie dann eben, wie gesagt, nach 2 Monaten, also es sieht sehr schlecht aus. Es könnte sein, dass er jetzt heute Nacht, morgen Nacht, die nächsten Tage einschläft. Und das wollten wir vermeiden. Wir wollten einfach, dass er bei uns ist, dass er auch merkt, dass er von uns gehen kann, dass wir uns loslassen von ihm und er auch von uns. Einschlafen, hätte aber unter Umständen auch bedeutet, sehr qualvoll. Ne? Ja, eben. Und das wollte er nicht. Da hatte er sehr dolle Angst vor. Was habt ihr denn getan? Ihr wolltet das nicht. Ihr wolltet ihm das Leid ersparen. Und er selbst hatte auch davor große Angst. Was habt ihr getan? Ja, die Ärztin hat uns das eben nochmal bestätigt. Heute Nacht, morgen Nacht, sie gesagt. Und dann haben wir gesagt, nein, wir möchten das nicht. Meine Mutter, mein Vater und ich haben dann eben mit der Ärztin besprochen, wie man das machen könnte. Und sie hat gesagt, er kriegt noch eine Extraspritze. Weil er war ja immer schon in diesem Delirium, in diesem Morphium. Und das stieg ja immer mehr. Das bedeutet, er bekommt noch eine Extraspritze. Eine Extraspritze Morphium. Ja, also das nochmal eben, ich weiß jetzt auch nicht die Dosis oder so, oder wie viel das ist. Also das war eben der ausschlaggebende Punkt, dass er dann noch mehr kriegt. Und kann ja auch sein, ich weiß nicht, wie das jetzt läuft, ob man bei viel mehr oder wie viel mehr man auch stirbt oder so. Also er hat kein Giftcocktail gespritzt bekommen, sondern er hat eine höhere, also eine extrem hohe Dosis schmerzlindernde Mittel, Morphium, was auch immer bekommen. Ja. Die Ärztin hat ihm das verabreicht? Nein, die Ärztin nicht, nein. Die war so im Hintergrund, also ich habe das auch so weit gar nicht mitgekriegt, weil ich natürlich da stand und mein kleiner Bruder, also der stirbt mir jetzt unter den Händen weg. Wer hat denn diese Spritze gesetzt dann? Das muss ich sagen, Domian. Ich habe es nicht so doll mitgekriegt. Also das war das Schwierige. Im Nachhinein, so wenn man drüber nachgedacht hat an der ganzen Situation. Also du weißt nicht, wer die Spritze gesetzt hat? Ja, also es macht eigentlich nur die Krankenschwester, die ja auch immer jeden Tag dann da war. Und war euch klar, dass ihr, dass in dem Moment, wo diese Spritze gesetzt wurde, dass der kleine Bruder sterben wird? Ja. Ja. Ihr wart alle bei ihm? Alle bei ihm. Das ist ja, glaube ich, ein unglaublich besonderer Moment. Ja, also ich fand das vom Gefühl her so befreiend. Also das war auch wie, ich bin eigentlich nicht so ein abergläubischer Mensch, aber das war wie, als wenn ein Engel in der Wohnung ist. Also es war wunderschön. Wir haben ihn auch alle festgehalten, bis zum letzten Atemzug. Nun ist ja etwas geschehen, was rechtlich nicht möglich ist in Deutschland. Ja. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Habt ihr das besprochen vorher? Welche Risiken ihr auch eingeht damit? Oder auch die Krankenschwester oder alle Beteiligten? Nein, weil es ja nie offiziell besprochen worden ist. Deswegen haben wir uns alle keine Gedanken gemacht. Die Ärztin, denke ich mal schon, sonst hätte sie es ja auch selber gemacht. Aber sie war im Zimmer, die Ärztin, als das geschehen ist. Ja. Also, wir standen dann auch zum Schluss dann da, haben uns auch alle unterhalten, so nach 3-4 Stunden, wo wir uns dann verabschiedet hatten. Und die hat auch wirklich, sagt sie, nur geweint, weil sie es einfach traurig fand, eben, obwohl ich denke mir, es geschieht jeden Tag in dieser Situation schon. Ich glaube auch, dass das oft geschieht und ich glaube, dass die Leute, die das dann tun, wirklich nicht leichtfertig mit der Entscheidung sind. Ja. Wie ihr das sicherlich auch nicht wart. Ne? Ja. Nee, es war auch schon schwer, klar. Wie gesagt, meine Mutter hat nur mich und meinen Bruder gehabt und dann sich von einem Kind zu verabschieden, also das ist schon grausam und deswegen kann ich es verstehen. Wenn das nicht geschehen wäre, wenn ihr euch nicht zu dieser Entscheidung hätte durchgerungen, was hätte das bedeutet? Es hätte doch bedeutet, dass der Bruder vielleicht noch ein paar Tage länger gelebt hätte. Ja, aber sie wären so gewesen, er hätte mit uns nicht sprechen können, er hätte uns, die erblinden ja auch meistens, oder die haben keinen Verstand mehr. Also es wären Tage, äußerst qualvolle Tage für ihn. Und für uns, genau, für ihn und für uns. Für ihn, man weiß ja nicht, was er noch mitbekommt und für euch auch gewesen. Ja. Daraus schließe ich, wann genau war das, vor wie vielen Jahren? Also im Mai ist dann der zweite Todestag, vor zwei Jahren im Mai. Ja, es sind zwei Jahre vorbei, das heißt, du und auch deine Familie, deine Mutter, stehen nach wie vor zu dieser Entscheidung? Ja, also wir reden auch heute noch darüber, dass es das Beste war, von unserem Gefühl her. Weil er hat auch immer gesagt, solange ich noch alleine auf Toilette gehen kann, ist alles in Ordnung. Und an dem Abend konnte er es nicht mehr. Also ihr wart euch auch ganz sicher, dass ihr absolut im Sinne eures Bruders gehandelt habt. Ja, dass auf jeden Fall. Wenn er bei Bewusstsein gewesen wäre, hätte er auch gesagt, ja, ich stimme dem zu. Ja. Also hundertprozentig. Dennoch ist es natürlich ein seltsames Gefühl, glaube ich. Man sieht, wie die Spritze gesetzt wird, es wird reingedrückt und weiß, jetzt ist es gleich zu Ende. Natürlich, klar. Vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man den letzten Pulsschlag spürt, den letzten Atemzug, das ist schon schrecklich. Ist er denn dann ganz sanft eingeschlafen? Ja, also ganz harmonisch. Und das Traurige und Schöne an der ganzen Sache war, er blieb ja noch über Nacht bei uns. Er wurde ja auch nicht abgeholt, weil wir das nicht wollten. Wir haben gesagt, wir waschen ihn, wir ziehen ihn an und er wird nächsten Tag von diesem Beerdigungsinstitut abgeholt. nächsten Morgen, Domian, du glaubst es nicht, er hatte ein Lächeln im Gesicht. Mhm. Wirklich. Und wir haben gesagt, es kann nicht angehen. Mhm. Weil das war das Zufriedenste, was es so gibt. Ne? Dieses ruhige Einschlafen. Mhm. Die Familie hält einen fest. Mhm. Ich denke mal, das war für ihn doch sehr schön. Also ihr hattet sogar auch körperlichen Kontakt zu ihm. Ja, und wir haben ihn alles festgehalten. Freunde, die da waren. Im Moment des Sterbens hat er euch gespürt. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Seine besten Freunde, seine beste Freundin, Familie. Aber er hat ja auch vorher schon, das muss man sich auch nochmal alles klar machen, wahrscheinlich auch Ungeheures schon durchgemacht gehabt. Ja. Er war ja Arm amputiert, ne, als er gestorben ist. Ja. Wie lange hat er insgesamt gelitten? Wie lange hat er sich mit der Krankheit rumgeschlagen? Ein Jahr. Ein Jahr. Genau, ein Jahr. Mhm. Und es gab zwischendurch immer wieder mal Hoffnung und dann... Die Hoffnung, die haben sie uns bis Januar gegeben. Mhm. Und also, im Mai ist es dann geschehen. Ja, weil er wurde an der Lunge operiert. Mhm. Und das war natürlich, denken wir heute drüber nach, unser größter Fehler. Mhm. Weil man sollte da ja nicht rangehen, das sagt man eigentlich in der Situation immer. Mhm. Ja. Eure Motive sind, so wie du es jetzt mir geschildert hast, für mich absolut glaubhaft und ehrenwert, wie ihr gehandelt habt. Gab es denn dennoch damals so ein Moment, die Überlegung, dass ihr vielleicht auch Angst hattet und davor zurückschrecktet vor den Konsequenzen, die euch auch drohen können, strafrechtlich? Da haben wir nie drüber nachgedacht, Domian, weil einfach keiner, wir haben unter uns offen darüber geredet. Mhm. Wir wissen auch, dass es Sterbehilfe ist, aber so im Umkreis nicht. Mhm. Ja. Da haben wir nicht drüber geredet, nur unter uns jetzt. Ich danke dir herzlich für deinen Anruf, Melanie, und auch für die offenen Worte. Ja, alles klar. Alles Gute von Herzen. Okay, danke schön. Tschüss. Auf Wiedersehen. Unser Thema heute Nacht heißt Sterbehilfe. Ich möchte mit euch darüber sprechen, über passive Sterbehilfe, indirekte Sterbehilfe, auch aktive Sterbehilfe. Wie ihr darüber denkt, würdet ihr sie in Anspruch nehmen? Habt ihr vielleicht in der Verwandtschaft im Moment einen Fall, der euch sehr nachdenklich stimmt, wie man sich da verhalten soll, wann man einen Menschen vom Leiden erlösen soll, wie wir es gerade von Melanie gehört haben. Und habt ihr vielleicht auch beruflich mit sterbenden Menschen sehr viel zu tun und seid ihr ständig konfrontiert, auch mit der Frage, vielleicht als Arzt oder als Pfleger oder Pflegerin in einem Altenheim oder einem Pflegeheim, wie man sich mit dieser Frage beschäftigen soll und zu welchem letztendlich zu welchem Ergebnis man kommen soll, was ist richtig. Fred ist am Telefon und Fred ist 48 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian, grüße dich. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, ich bin krebskrank seit 1983. Seit 1983? Seit 1983 habe ich überlebt bis heute. Was für einen Krebs hast du? Ich habe keinen Magen mehr, keine Speiseröhre mehr. Der Dünndarm, der ist hochgezogen, also besonders Kragenknöpfchen. Die Blase ist operiert, Prostata operiert, Hoden operiert. Ja, das war so ungefähr. Also sind noch andere Organe mit betroffen, wie Nieren, Leber. Mhm. Wie viel Mal bist du in all diesen vielen Jahren operiert worden? Also das war eine sehr große Operation, jetzt vor 2,5 Jahren. Mhm. Die war über 12 Stunden. Mhm. Und davor waren die urologischen Operationen. Mhm. Die waren also 1983, 84, kann man sagen. Wie geht es dir im Moment? Mir geht es im Moment so, dass ich eine schwere Grippe hinter mir habe. Was in der Situation wahrscheinlich eine Katastrophe ist, ne? Eine Grippe zu bekommen, wenn man so angeschlagen ist. Richtig, ich habe jetzt 4 Wochen im Bett gelegen. Komme so langsam wieder hoch. Ja, und für mich ist das A und O jetzt. Ich hatte mit dem Leben schon abgeschlossen. Mhm. Und die passive Sterbehilfe verlangt. Mhm. Mit einer Patientenverfügung. Ja. Das ist eine Art Patiententestament. Richtig. Man verfügen kann, dass unter bestimmten Umständen unterzeugen, ja. Genau. Man nicht möchte, dass die Apparate weiter bedient werden, dass keine lebensverlängernden Maßnahmen eingeleitet werden und so weiter. Richtig, richtig. Das kann, dass also auch keine Sonde mehr gelegt wird. Zum Beispiel, ja. Mhm. Und so weiter. Mhm. Und jetzt hat mir meine Tochter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Inwiefern? Ja, sie hat mich vor 2 Wochen angerufen und hat gesagt, hallo Opa. Wie, hallo Opa? Ja, ich werde Opa. Ach so. Und der Termin ist der 20.10. Ja. Ja, und jetzt bin ich so weit, dass ich das noch erleben möchte. Und du nicht vorher sterben willst. Richtig. Hm. Wenn dieser Anruf nicht gekommen wäre mit Hallo Opa, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du vorher verstorben wärst vor dem Oktober. Richtig. Hm. Also ich habe vermutlich noch ein Überleben. Ich wiege jetzt noch 54 Kilo. Hm. Meine Dame, die arbeiten ja gar nicht mehr. Hm. Also ich nehme also rapide ab. Ich hatte eine Überlebenschance von 11%. Hm. Bin also seit anderthalb Jahren überfällig. Hm. Im Sterben. Du bist aber jetzt, im Moment, haben wir dich, oder hast du von zu Hause aus angerufen? Haben wir dich zurückgerufen? Ich bin zu Hause, ich habe meine eigene Wohnung. Du kannst ja auch alleine noch einigermaßen zurechtkommen? Ich komme zurecht, meine Nachbarin, die geht für mich mit einkaufen und so weiter. Aber ich habe es doch auch richtig verstanden, dass der Krebs nicht, überhaupt nicht besiegt ist, trotz der vielen Operationen, dass nach wie vor in deinem Körper Tumore sind. Tumore sind nicht mehr in meinem Körper, nur die Folgen der Operationen sind so gravierend, dass du eigentlich nicht mehr... gravierend, dass ich überhaupt nicht mehr leben durfte, normalerweise. Mhm. Ja, nachdem, was du geschildert hast, was alles entnommen wurde. Ja. Mhm. Das ist aber jetzt ein großer Zwiespalt, in dem du sicher lebst und steckst, oder? Das kann man so sagen, aber für mich war das A und O, dass meine Tochter Mutter wird. Mhm. Und dass du den Kleinen, wenn die Kleine vielleicht noch einmal sehen kannst oder in die Arme nehmen kannst. Mhm. Das ist vielleicht auch ein sehr gutes Beispiel dafür, was du gerade schilderst, wie schwierig dieses Thema ist. Man sagt so leicht dahin, ja, ich würde das auch in Anspruch nehmen und ich schreibe auch so eine Patientenverfügung, aber dann kann im Leben was ganz anderes dazwischen kommen, wie jetzt in deinem Fall, und man ist anderer Auffassung wieder. Ja, ich habe also die Patientenverfügung direkt widerrufen. Mhm. Aber jetzt kann es ja passieren, es ist ja noch lange hin bis zum 20.10., dem voraussichtlichen Geburtstermin, dass du in den nächsten Wochen und Monaten so schwer erkrankst, dass du nicht eigenständig mehr etwas Neues verfügen kannst. Aber vielleicht auch dennoch das Kind nicht mehr sehen wirst können. Das, also ich habe also verfügt, dass ich nachdem ich mein Kind gesehen habe, beziehungsweise mein Enkelkind, dass dann nichts mehr gemacht werden soll. Aber bis dahin, dass ich also mit Sonnen und mit Maschinen und so weiter einverstanden bin. Also bis dahin soll alles unternommen werden, auch mit der Hoffnung, dass du dann noch bei Bewusstsein bist oder wieder kommst, um das Kind zu sehen. Richtig. Mhm. Aber nur bis zu dem Zeitpunkt. Mhm. Meine Tochter weiß auch darüber Bescheid. Mhm. Als du diese Patientenverfügung ausgefüllt hast. Die habe ich ausgefüllt mit einem Priester und einer Zeugin. Ja. Vielleicht sollten wir nochmal kurz erklären. Das ist wirklich ein letztendlich nicht rechtsgültig, aber doch ein wichtiger Hinweis für die behandelnden Ärzte für den Fall der Fälle. Diese Patientenverfügung sollte man ja eigentlich bei dem behandelnden Hausarzt oder bei behandelnden Ärzten hinterlegen. Wie hast du das gemacht? Also, ich habe, beziehungsweise zu mir hatte Kontakt jemand aus unserer Gemeinde hier in dem Bezirk, wo ich wohne. Mhm. Und mit der hatte ich einen sehr guten Kontakt inzwischen. Die hatte mich also regelmäßig besucht. Mhm. Und da hat man darüber gesprochen. Mhm. Und dann haben wir das dann so vereinbart. Und wo liegt diese Verfügung? Bei der Kirche. Bei der Kirche, ja. Ich habe mir als Vorbereitung für diese Sendung eine solche Patientenverfügung mal mitgebracht. Übrigens kann man die beziehen, zum Beispiel bei den Ärztekammern. Diese habe ich hier von der Ärztekammer Nordrhein-Westfalen. Ich will mal einen Passus nur mal kurz vorlesen, Fred, damit die Leute sich vielleicht auch eine Vorstellung machen können. Und da steht, ich habe mich über die Bedeutung der Patientenverfügung informiert und erkläre hiermit, falls ich in einen Zustand dauernder Bewusstlosigkeit durch schwere Dauerschädigung meiner Gehirnfunktion gerate oder wenn sonst lebenswichtige Funktionen meines Körpers auf Dauer ausfallen und ein eigenständiges Leben ohne Apparatemedizin nicht mehr möglich ist, so bin so bin ich mit einer Intensivtherapie oder Reanimation nicht einverstanden. Richtig. Und so weiter. Und da gibt es mehrere Punkte, die das noch etwas detaillierter darstellen. Das unterschreibt man dann und wie gesagt, du hast es jetzt hinterlegt in der Kirche. Bei mir kommt noch dazu, dass ich also mit Sonnen und so weiter, also dass keine Darmsonnen gelegt werden, also keine künstliche Ernährung mehr und so weiter, dass es auch flachfahren wird. Als du das damals unterschrieben hast, was für ein Gefühl ist das, wenn man das unterschreibt? Das, man unterschreibt ja so ein bisschen seinen eigenen Tod, indem man das tut. Also ich muss ehrlich sagen, das habe ich gar nicht so registriert. Also ich war froh, dass ich das unterschrieben habe. Mhm. Ich war froh, dass irgendwann mal mit diesen Schmerzen, die ich habe, sind ja Sauschmerzen, das kann sich ja keiner vorstellen, dass da irgendwann ein Schluss ist. Mhm. Du leidest permanent unter Schmerzen? Ja. Da helfen auch keine Schmerzmittel, die man dir... Also ich habe es versucht mit Pflaster, also Morphinpflaster. Mhm. In den höchsten Stufen. Hm. Ich habe M bekommen im Krankenhaus. Was heißt das? Morphine. Morphine. Hm. Also gespritzt. Hm. Das hat also im Prinzip alles nicht geholfen. Ich muss halt mit diesen Schmerzen muss ich leben. Du musst es aushalten. Ich muss es aushalten. Ja. Ja. Lebt deine Frau noch oder hast du noch Kontakt zu deiner Frau? Seid ihr zusammen? Also meine Ex-Frau, meine Tochter bzw. wir sind geschieden seit diesen urologischen Operationen. Mhm. Leider. Das heißt, dein wichtigster Ansprechpartner ist deine Tochter? Ja. Mhm. Zwanzigster 10. Das ist das Geburtsdatum, das voraussichtliche Geburtsdatum deines Enkelkindes. Ja. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, Fred, dass du dein Enkelkind sehen wirst, anfassen wirst, streicheln wirst können. Ich danke dir. Und ich wünsche dir von Herzen, dass alles so sein wird, wie du es vorausbestimmt hast und wie du es möchtest. Und mach du bitte so weiter wie bisher. Vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen. Ich bin verbunden jetzt mit Ingo und Ingo ist 30 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Ingo. Ja, zum Thema Sterbehilfe hast du auch angerufen? Ja. Und zwar bin ich ja, ich habe im Augenblick Nachtwache im Altenheim in Duisburg. Ja. Und ich habe das Thema gesehen und es brennt mir wirklich auch auf den Nägeln. Also du bist Altenpfleger? Ich bin Altenpfleger, genau. Mhm. Und zwar bin ich gegen aktive Sterbehilfe. Mhm. Weil ich denke mir mal einfach, das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Mhm. Auch wenn es vielleicht, wenn, ich meine, wir haben sehr viele alte, sehr kranke Leute. Mhm. Aber einfach die Tat im Prinzip ausführen könnte ich nicht. Mhm. Wäre ich nicht dazu imstande. Würdest du denn für deine Person eventuell so etwas in Anspruch nehmen wollen, in dem schlimmsten Fall, den man sich so denken kann? Nein, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Mhm. Weil ich denke mir mal, mein Leben, ich bin ja jetzt noch ziemlich jung, ist einfach zu kostbar. Mhm. Und ich würde, ich bin auch ein Mensch, der wirklich jeden Tag, jede Minute genießt von meinem Leben. Mhm. Und ich denke mal, ich habe nur dieses eine Leben und ich würde es versuchen, wirklich so lange wie möglich hinauszuzögern. Mhm. Mich hat sehr nachdenklich gestimmt, das habt ihr vielleicht alle auch mitbekommen in der letzten Zeit, dass die brandenburgerische Politikerin Regine Hildebrand aus Brandenburg, die Regine Hildebrand ist sehr schwer erkrankt, an Krebs, an Brustkrebs. Und sie hat einen Anstoß nochmal geliefert an die Bundesregierung, über das Thema aktive Sterbehilfe nachzudenken, weil sie findet, dass man die Möglichkeit haben sollte, wenn man das denn möchte, unter ganz bestimmten Bedingungen und sie es wahrscheinlich unter Umständen auch in Anspruch nehmen würde. Sie hat das sehr differenziert gesagt und das hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt, nochmal vor allen Dingen anhand dieses aktuellen Falles und ihrer Leidens- und ihrer Krankheitsgeschichte. Ja, vor allen Dingen, sie ist ja wirklich ein sehr positives Beispiel. Absolut, ja. Sie sagt ja, ich will jede Minute genießen und alles. Und ich meine, ich habe auch schon Leute beim Sterben begleitet. Ich habe wirklich alles versucht, ihnen den Übergang so einfach wie möglich zu machen. Mhm. Durch Gespräche, durch Gebete, indem ich mit Angehörigen irgendwelche Söhne erreicht habe, die jahrelang nicht da waren oder so. Weil teilweise irgendwas hält die Leute ja noch, auch wenn sie wirklich sehr schwer krank sind, sie hält ja irgendwas noch am Leben. Mhm. Ingo, du hast sicher am Anfang mitbekommen, das Gespräch mit Melanie, ja, die von ihrem Bruder gesprochen hat. Mhm. Wie beurteilst du diesen Fall? Ja, das, ich sag ja, das ist eine Sache, das müsste man eigentlich ziemlich weit vorne besprechen. So, also ich weiß nicht, sie sagte ja, eine Schwester hätte die Spritze gesetzt, aber wie kommt sich die Schwester vor jetzt? Also muss man da immer noch sagen, es war keine Giftspritze, sondern es war eine Überdosis von Schmerzmitteln. Mhm. Ist das dann ja immer noch ein Unterschied? Ja, ja, klar. Du. Also ich meine, wir haben bei uns auch einen aktuellen Bewohner, der ist noch sehr jung und der bekommt auch Morphium und alles. Und da ist natürlich auch die Frage, wie lange hat der Mann noch zu leben? Ne? Und ich denke mal, wir vom Pflegepersonal und der Arzt, wir müssen entscheiden, wie können wir ihn am besten helfen? Ne? Und ich meine, einfach zu sagen, dieses Leben ist nicht mehr lebenswert, das kann sich keiner zutrauen. Ich glaube, so einfach würde es auch nicht sein und so einfach machen die Holländer sich das ja auch nicht, wo das praktiziert wird. Genau. Ich kann, was diese Erfahrung anbelangt, nur auf meine doch relativ kurze Zeit als Zivildienstleistender im Krankenhaus zurückblicken. Und habe dort Dinge miterlebt von Sterbenden, die bis heute, obwohl es hier schon so sehr lange zurückliegt, mir fast noch nahe gehen oder die mir sehr präsent sind auf jeden Fall. Du als Altenpfleger erlebst das ja noch intensiver und noch viel häufiger. Ja, genau. Verzweifelst du denn nicht manchmal an den Leiden der Menschen, an den aussichtslosen Leiden? Es gibt ja Krankheitsverläufe, wo alle, die im Pflegebereich arbeiten oder Ärzte, wo allen hundertprozentig klar ist, da ist nichts mehr zu machen. Da gibt es überhaupt nie mehr eine Chance der Besserung. Und man sieht die Leute Tage und Tage, Wochen, vielleicht sogar in deinem Fall Monate, vegetieren und leiden. Wie gehst du damit um? Also ja gut, ich habe ein ziemlich ausgeglichenes Privatleben. Ich meine, es ist nicht so einfach, nach Hause zu gehen hier aus der Tür und man hat es hinter sich. Aber ich denke mir mal, also ich versuche es und meine Kollegen versuchen es eigentlich auch, den Leuten, wenn es nur 5 Minuten am Tag ist, wirklich den noch einen Sinn zu geben. Und einfach, also ich bin auch ein sehr fröhlicher Mensch, ich versuche mit den Leuten auch zu lachen. Ich versuche auch jetzt nicht den... Aber wenn es gar nicht mehr zu lachen geht, wenn die Leute gar nicht mehr bei Bewusstsein sind oder gar nicht mehr ansprechbar sind. Ja, aber du musst wissen, wenn die Leute nicht mehr bei Bewusstsein sind, fühlen sie ja noch was. Und wenn sie einfach fühlen, ist es jemand da, ist es eine Hand da, ist es einer, der einen streichelt, der einen den Kopf abtastet oder so, oder einfach mit denen redet. Ich verstehe das. Das ist mir völlig klar, dass man das natürlich machen muss, dass das A und O ist überhaupt, dass man sterbenden Menschen so menschlich wie möglich bis zur letzten Sekunde beisteht. Aber dennoch... Hast du nicht auch mal das Gefühl, ach, könnten wir diesen Menschen noch jetzt von seinen Leiden erlösen? Ich weiß es nicht. Also, weil ich meine, gut, man versucht die Biografien von den Menschen aufzuarbeiten. Und wenn dann irgendwelche Punkte noch sind, also ich habe auch, wir hatten hier eine Frau, die hat, ich glaube, 3 Wochen lang im Sterben gelegen. Und da haben wir wirklich gesagt, mein Gott, was hat diese Frau, dass sie noch am Leben ist? Und es stellte sich im Nachhinein heraus, sie wollte einfach nur wissen, wie es ihrer Schwester geht, die vor einem halben Jahr gestorben ist. Als man ihr das gesagt hatte, ist die Frau friedlich eingeschlafen. Und das ist dann auch ein Gänsehauterlebnis. Also das sind dann auch Sachen, wo man dann wirklich sagt, oh, das haben wir jetzt aber wirklich richtig gemacht. Nun gibt es ja nicht nur die beiden Extreme, aktive Sterbehilfe und gar keine Sterbehilfe. Wie stehst du denn zu der großen Palette der lebensverlängernden Maßnahmen? Da stehe ich sehr kritisch gegenüber. Weil ich meine, wir haben ja hier auch Leute, die haben diese Ernährungssonden und da sind natürlich sehr viele Beratungsgespräche auch von uns gefragt, dass wir wirklich mit den Angehörigen, weil die Bewohner selber können wir nicht mehr unbedingt reden, dass wir dann sagen, so, also Sie können davon ausgehen, dass er dann noch vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr länger zu leben hat. Wollen Sie das? Mit der Sonde. Also wir zwingen die Leute, wir können nur Empfehlungen aussprechen, ob es wirklich dann noch menschlich ist. Wir müssen die natürlich auch darüber informieren, dass halt, wenn sie die nicht bekommen, im Zweifelsfall, dass sie dann verhungern oder verdursten oder ausdrucken. Und wenn jemand natürlich, was du auch gesagt hast, dieses Patiententestament, abgegeben hat, danach müssen wir uns richten. Da sind wir ja verpflichtet. Ob wir jetzt was anderes machen oder ob wir eine andere Einstellung dazu haben, das ist dann egal. Das müssen wir respektieren. Ja, und ansonsten müssen wir es immer, wie es so schön heißt, zum Wohle des Bewohners oder zum Wohle des Patienten machen. Tja, wenn man das wüsste, was das Wohl ist. Ne? Eben, ja. Wir haben natürlich auch Leute, die haben keine Angehörigen. Also da ist natürlich... Ne? Ich habe im Bekanntenkreis einen Fall gehabt von einem schwerstkranken Mann, der absolut unheilbar erkrankt war. und den man auch mittels einer Magensonde noch über ein Jahr am Leben erhalten hat. Und es eigentlich nur noch schauderhaft war, weil der Mann eigentlich tot war schon, aber nicht sterben konnte, weil diese Sonde im Magen war. Und aber ich muss ja auch ein anderes Beispiel sagen. Wir haben zum Beispiel eine total liebe Bewohnerin, die hat vor anderthalb Jahren hat die aufgehört zu essen und zu trinken. Und dann hieß es auch, sollen wir der eine Ernährungssonde legen oder nicht? Und wir haben der eine Ernährungssonde gelegt und inzwischen ist die Frau, also seit einem Jahr ist die wieder ganz allein, sie trinkt alleine, die ist halt nur noch als Prophylaxe da. Und das sind natürlich auch die positiven. Natürlich, klar. Ne? Und sie genießt jetzt ihr Leben. Sie hat noch ihre Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder. Und da ist sie natürlich total glücklich mit. Klar. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch über die Fälle geredet, wo es keine Aussichten mehr gibt. Ja, ne? Eben, genau. Also ich muss ja sagen, was meine Person anbelangt, ich hätte gerne das Recht, darüber selbst zu entscheiden, wann ich nicht mehr will. Das heißt, ich weiß, was für eine hochkomplizierte Diskussion das ist, auch in Deutschland ist mit der aktiven Sterbehilfe. Mir wäre wohler, wenn es möglich wäre, in Deutschland aktive Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. Unter ganz bestimmten Bedingungen, mit vielen Ärzten, vielleicht mit einem Richter und so weiter. Weil es für mich auch ein Horrorszenario ist, irgendwann vielleicht da zu liegen und über Jahre hinaus einfach nur am Leben erhalten zu werden. Ja. Ich möchte es nicht. Also ich weiß zum Beispiel, gut, jetzt sind die Bewohner in Anführungsstrichen sind ja nicht so nahe bei mir. Wenn ich jetzt an meine eigenen Eltern denken würde, gut, das müsste, also das ist wohl auch schon geklärt. Und ich werde es also in meinem persönlichen Fall, sollte mir irgendwann mal was zustoßen sollen, werde ich das auch vorher alles abklären. Ach, das heißt, du würdest auch so eine Patientenverfügung ausfüllen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ist ja interessant, ja. Und wenn deine Eltern haben das auch schon gemacht? Die haben das auch schon gemacht, ja. Das dann auch gar keine Missverständnisse, weil wie oft hat man das, dann hat man den Sohn und die Tochter und die streiten sich dann und im Prinzip passiert dann gar nichts. Ja, das ist dann natürlich auch nichts. Man sollte vielleicht als Information dazu sagen, wenn man so ein Formular ausfüllt, muss man es auch immer wieder aktuell neu unterschreiben, weil es muss relativ zeitnah am Krankheitsfall sein. Also ja, ich glaube, es nutzt nichts, jetzt im jungen Alter das auszufüllen, in die Ecke zu legen oder beim Arzt abzugeben und darauf zu hoffen, dass es in 30 Jahren dann noch eine Relevanz hat. Das muss aktualisiert letztendlich werden. Ja, und vor allen Dingen, wer kann entscheiden, wie lange noch ein Mensch zu leben hat? Wenn der Arzt sagt, mein Gott, der hat noch 2 Monate zu leben, kann der aber immer noch länger leben. Ne? Und vor allen Dingen auch relativ menschlich. Zumindest versuchen wir es, ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Kein Problem. Und alles Gute bei deiner Arbeit. Ja, danke. Danke für die Sendung. Tschüss, Ingo. Ciao. 1.33 Uhr haben wir jetzt gleich und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 40 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Sterbehilfe. Ich möchte mit euch über dieses Thema sprechen. Wie denkt ihr über Sterbehilfe, über aktive Sterbehilfe? Würdet ihr sie selbst in Anspruch nehmen? Habt ihr vielleicht im Familienkreis oder im Freundeskreis jemanden, der schwerst krank ist und ihr gerade genau vor dem Problem steht? Wie sehen das Leute? Wir hatten ja gerade ein Beispiel, die beruflich mit Sterbenden jeden Tag zu tun haben oder zusammen sind, vielleicht Menschen aus der Hospizbewegung oder Ärzte und so weiter. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Verbunden bin ich jetzt mit Theresa und Theresa ist 51 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Theresa. Und zwar wünsche ich mir schon sehr lange mit dir zu streiten. Ja. Und es ist leider noch nicht zustande gekommen. Aber jetzt haben wir uns ja. Ja. Und zwar ist das dadurch gekommen, dass wenn ich mir sowas vornehme anzurufen, dann die Angst mein Leben bestimmt. Ich kriege dann solche panische Angst, dass ich nicht in der Lage bin zu telefonieren. Umso schöner, dass wir jetzt miteinander reden und das funktioniert ja hervorragend. Ja, ich bin über 30 Jahre schwer krank. Seit über 30 Jahren schwer krank? Ja, und ich bin in so einer schlimmen Lebenssituation. Ich bin auch jetzt ziemlich aufgeregt, weil sich das über so viele Jahre erstreckt und ich gar nicht weiß, an wen und wohin ich mich noch wenden kann. Theresa, erzähl mir doch erstmal, damit ich mir ein Bild machen kann oder eine Vorstellung habe, an was du 30 Jahre so schwer erkrankt bist. Ja, 1969 wurde die Diagnose gestellt und zwar ist das eine ganz schwere Form einer progressiven Muskeldystrophie. Und in der Uniklinik Göttingen hat man dann festgestellt, durch Untersuchung, dass ich eine Form habe, die einen besonders schweren Verlauf hat. Das heißt, der ganze Körper ist von dieser Krankheit befallen, auch die inneren Organe. Ja. Ich bin also nicht nur schwerstbehindert und bin auch nicht nur in der Pflegestufe 3, sondern als Härtefall eingestuft worden. Ja. So, ich kann nichts mehr machen. Das heißt, du sitzt im Rollstuhl oder kannst du gar nicht mal im Rollstuhl sitzen? Doch, mit ganz großer Mühe, ja. Mit Lifter und entsprechendem Personal kann ich das. Ja, kannst du, die Arme kannst du nicht alleine bewegen? Nein, gar nicht. Wenn ich jetzt so telefonieren will, das bedarf einer ganz großen Organisation und das habe ich, wie gesagt, mehrmals gemacht, weil ich mir einfach von dir irgendwo Hilfe erhofft habe und dann war ich nicht in der Lage, wegen diesen psychischen Störungen, wegen diesen Angstzuständen. Ja. Sitzt du heute jetzt? Heute habe ich nun halt mal gepackt. Ja, das ist auch wirklich sehr schön und sehr toll. Sitzt du jetzt im Rollstuhl oder liegst du im Bett? Nein, ich bin im Bett. Und hält dir jemand den Telefonhörer oder wie geht das? Das liegt auf dem Bett. Ich kann es nicht halten. Ich habe jetzt ein neues Telefon, das ist mit einer Freisprecheinrichtung. Ja. Und dann brauche ich das nicht halten. Und das liegt vor mir. Und wie hast du die Nummer gewählt? Wie ging das? Das kann ich. Das geht, das geht. Ja, wahrscheinlich das kann auch ich noch mit einem Finger eindrücken. Ja. Nun hast du von der linken Hand ist noch der Daumen benutzbar und von der rechten Hand der Zeigefinger und der Daumen. Die anderen Finger, das ist alles verkommen. Durch diese Krankheit kommt es zu Kontrakturen an den Gelenken. Das ist auch an den Beinen und an Füßen. Ich habe jetzt 6 Operationen hinter mir und jetzt im April steht die 7. Operation bevor. Ja. Theresa, bist du jetzt in einem Pflegeheim oder bist du zu Hause bei dir? Ich bin zu Hause in der Wohnung. Kannst du denn so alleine oder hast du ist jemand auch in der Wohnung, der dir hilft, wenn irgendwas ist? Wir wohnen jetzt ungefähr knapp 20 Jahre hier. Und ich habe einen sehr lieben Ehemann, der ist körperlich gesund, aber der hat eine andere Krankheit, der ist ebenfalls erwerbsunfähig. Mhm. Aber da möchte ich jetzt so in der Öffentlichkeit... Nein, müssen wir auch gar nicht. Du bist verheiratet. Habt ihr geheiratet, als deine Krankheit schon ausgebrochen war? Ja, ich konnte bis 1995 mit Mühe noch stehen und auch mit Hilfe so ein paar Schritte gehen. Mhm. Also die Beine so leeren gehen nicht mehr. Ja. Ist also eine Erkrankung, die Diagnose wurde 69 gestellt und dann hat man weiter nichts erstmal bemerkt, als dass ich die Arme nicht mehr hoch bekam. Mhm. Das ist eine Schultergürtelform, das ging von oben nach unten und dass ich halt etwas das Bein nachgezogen habe. Du hast du gerade erklärt, dass die Krankheit nicht nur die äußere Muskulatur, sondern auch die inneren Organe befallen hat. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie macht sich das bemerkbar? Ja, das hing damit, also das bewirkt die Atmung. Die Leute dann, wenn das im Endstadium ist, und im Endstadium bin ich, die ersticken dann, die ich alle kannte, die sind fast alle tot. Man kann dann nicht mehr selbst atmen. Mhm. Das Sprechen geht schlecht, das Schlucken. Ich kann auch nur noch mit einem Trinkhalm trinken. Mhm. Dann Blase-Darm, das ist schwerste Inkontinenz. Mhm. Da hat man keinerlei Kontrolle mehr. Mhm. Zudem habe ich ganz starke chronische Schmerzen. Ich bin in chronischer Schmerzbehandlung und habe durch diese vielen Jahre Kranksein schwere Depressionen bekommen. Ja, ja. Das heißt, du bekommst auch ständig sehr starke Medikamente. Ja, ja. Rundum. Ich nehme Opiate ein, alle 8 Stunden muss ich das einnehmen und auch viele andere Medikamente. Mhm. Auch das Herz, der Herzmuskel, alles ist angegriffen, alles was Muskel ist. Mhm. Du hast gerade so in so einem Nebensatz gesagt, dass du mit der Krankheit, die du hast, eigentlich jetzt in dem Endstadium schon angelangt bist. Als mir in Göttingen gesagt worden, dass ich im Endstadium bin. Dieses bedeutet, dass du nicht mehr lange leben wirst. Kann so sein. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht das, was mich am meisten belastet. Das ist zwar schlimm genug, die Krankheit, was... Mhm. Diesen Todeswunsch auslöst bei mir, das ist nicht die Krankheit und die Schmerzen an sich, sondern unter welchen Bedingungen ich leben muss. Mhm. Das heißt, die Behörden, die haben das eigentlich verursacht, dass ich diese Todessehnsucht habe. Wie meinst du das genau? Ja, es wird diesem Fortschreiten der Erkrankung keinerlei Rechnung getragen. Ich habe vor 30 Jahren die gleiche Diagnose wie jetzt gehabt. Hm. Und ich habe auch vor 10 oder 20 Jahren die gleichen Menschen auf den Behörden gekannt, wo ich noch Auto fahren konnte, wo ich noch mit Hilfe eines Stockes oder einer Stütze etwas gehen konnte. Und diese Leute können es nicht nachvollziehen, die haben ja keinerlei medizinischen Kenntnisse. Hm. Was inzwischen in meinem Körper vorgegangen ist. Welche Hilfe hättest du dir denn in all den Jahren, vor allen Dingen in den letzten Jahren, von den Behörden, die für dich zuständig sind, gewünscht? Einfach nur, dass ich normal menschlich leben kann. Kein Luxus, ich kenne keinen Urlaub, keine Reisen, schon Jahre nicht mehr. Mhm. Also, es ist auch vom Sozialamt verboten, die Wohnung zu verlassen. Das steht mir nicht zu, auch vom medizinischen Dienst, weil ich als Härtefall eingestuft bin. Verstehe ich das richtig, Theresa, wenn ich unterbrechen darf? Ja. Dass du einfach effektiv zu wenig Geld bekommst, um dir einen Mindestlebensstandard ermöglichen genau zu können. Genau. So. Das heißt, wenn ein bisschen mehr Geld fließen würde für eine so schwerkranke Frau wie du, würdest du dich sogar mit deinem Schicksal eher arrangieren können, auch mit den Schmerzen und mit allem. Es ist also lediglich, es ist nicht die Krankheit, es ist nicht unsere Ehe, wir sind sehr, sehr glücklich, sondern es sind die Umstände, dass mein Mann mit 17 Stunden Tag und Nacht versorgen muss, er total am Ende ist. Ich muss auch die ganze Nacht wie ein hilfloses Baby versorgt werden. Das möchte ich auch nicht jetzt so öffentlich in Einzelheiten erklären, aber das ist sehr, sehr schlimm und schwer, wie das hier abläuft. Und ich finde, ich muss ja jetzt sagen, Theresa, ich finde es äußerst erschütternd, deinen Ausspruch, dass du sagst, meine Todessehnsucht ist darin begründet, dass ich von den Behörden nicht ordentlich behandelt werde, dass ich nicht genügend Unterstützung bekomme. Es sind nicht meine schweren Schmerzen und mein Schicksal, die ja nun auch äußerst schlimm sich darstellen, wie du es erzählt hast. Das heißt, das sind mehrere große Komplexe. Das ist die Pflegesituation. Mhm. Da läuft praktisch seit Juli 96, habe ich nur mit Juristen zu tun und mit Richtern. Und ich habe die Kraft nicht mehr, das alles durchzukämpfen. Verständlicherweise. Ich bin dann Mitglied im VDK geworden vor 10 Jahren. Das ist der Verband der Kriegsbehinderten, Rentner und Sozial. Oder wie der Teil, ich weiß das nicht so genau. Jedenfalls wurde Herr Hörlinger der Präsident. Und dieser Verband, der Jurist dieses Verbandes, der hat mich über Jahre vertreten, hat diese Sachen auch alles bearbeitet. Aber es hat alles nichts genutzt. Nee, und er hat dann das Mandat deshalb niedergelegt. Das hat politische Gründe, weil der Geschäftsführer von unserem Kreis sich jetzt politisch betätigt im Kreistag ist, in der Fraktion, mit diesen Leuten vom Sozialamt zusammenarbeitet. Theresa, wir erahnen schon, was da für eine Verwurstelei ist. Lassen wir das gar nicht so vertiefen. Was ich dich jetzt ganz konkret fragen will, du hast es jetzt auch schon mehrfach so angedeutet. Willst du sterben? Willst du schnell sterben? Ja, das ist es. Das habe ich vor Jahren unbedingt gewollt. Ich habe mit dem Professor Hackertal Kontakt aufgenommen, bin ich mit dem Mann auch persönlich zusammengetroffen. Dann hat er mir angeboten, dass ich kostenlos in seine Klinik kommen kann, weil ich ja kein Geld habe. Und am 17. Oktober 1997 ist dieser Mann dann selbst verstorben. Ja, und da ist mir meine letzte Hoffnung genommen. Das heißt, du, wenn es ginge, würdest sofort aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen? Ja, aber wie gesagt, nur weil in diesem reichen Land Deutschland ein Leben für mich in Würde nicht möglich ist. Das ist ungeheuer erschütternd. Die Hilfsmittel, die ich brauche. Ich besitze einen alten Rollstuhl für die Wohnung, der ist 30 Jahre alt. Den habe ich bekommen, als ich vor 30 Jahren, 1970, das erste Mal nach Westdeutschland fahren konnte. Ich konnte fahren, weil ich halt krank war. Dann hat ein Betroffener von der Deutschen Muskelgesellschaft das organisiert, dass ich von dem Sänger Peter Hoppern diesen Rollstuhl bekommen habe. Theresa, darf ich noch etwas ganz Persönliches fragen? Ja. Du hast diesen Wunsch jetzt so klar geäußert und formuliert. Wie denkt denn dein Mann darüber, dass du sagst, ich will sterben, ich möchte unter diesen Umständen nicht mehr leben? Er darf das nicht wissen, dass ich das jetzt sage. Ach, er weiß es auch gar nicht, dass du den Wunsch hast. Doch, das weiß er, aber das möchte er nicht. Der hängt ganz schlimm an mir und sagt ja auch immer, er braucht mich. Und er braucht mich auch wirklich, er kann allein, selbst wenn ich gar nicht lebe. Also nun gibt es in Deutschland die Möglichkeit dazu ja nicht. Und in deinem Fall finde ich es auch, ich finde es ungeheuer erschütternd, was du gerade gesagt hast, muss ich dir nochmal sagen. Und es ist beschämend für uns alle, dass es überhaupt einen solchen Fall in unserem wirklich reichen Land gibt. Was willst du jetzt tun? Was gedenkst du? Willst du dich weiter verhalten? Wenn ich die Kraft hätte, wie ich die noch vor Jahren hatte, dann hätte ich längst geschrieben, zum Beispiel an das ZDF, an die Sendung mit mir nicht, an die Maria von Welser, die es gegeben hat, oder an die Akte-Sendung, oder an den Pfarrer Jürgen Fliege, irgendwo hin, aber ich habe die Kraft nicht mehr. Es ist einmal ein Artikel hier in unserer örtlichen Zeitung erschienen, was mir auch nicht gefiel, das haben die von sich aus gemacht mit einem großen Foto, das war mir peinlich. Daraufhin war das ZDF hier gedreht, das wurde dann nachmittags gesendet in so einem Magazin. Aber das hat mir nur noch mehr Ärger eingebracht, weil die ja auch zum Sozialamt sind und dort diese Behördenleute interviewt haben. Das heißt, ich will dir sagen, es werden jetzt sehr, sehr viele Menschen, die uns zuschauen und uns zugehört haben und zuhören, im Moment schockiert sein über das, was du sagst. Und ich weiß, es wird sicher sehr viele Reaktionen jetzt geben. Das heißt, es ist aber auch jetzt sehr schwierig, für uns beide jetzt auch mit diesen Reaktionen umzugehen, weil wir wollen ja auch nicht, dass du noch mehr Ärger hast und noch mehr Komplikationen und es dich belastet. Was sollen wir machen? Na Jürgen, jetzt merke ich auch in dem Gespräch, ich bin jetzt nicht mehr so angespannt, ich werde lockerer. Und es sind ja wirklich auch noch Punkte, die ganz gravierend sind, die ich sagen muss. Zum Beispiel, ich hatte 1995 den Beinbruch, bin von der Toilette gefallen. Seitdem kann ich auch nicht mehr mit Hilfe stehen und bin danach in ein naheliegendes Krankenhaus auf ein sogenanntes Stehbrett gekommen, mehrmals in der Woche. Und der Therapeut hatte mich schon wieder so weit, dass ich etwas stehen konnte. Und durch diese Pflegekürzung von 12 Stunden täglich auf 7 Stunden war das nicht mehr möglich. Das heißt, das Sozialamt hat verursacht, dass sämtliche Therapie abgebrochen werden musste. Ich habe hier haufenweise Rezepte liegen, wo ich hin soll, von Ärzten aus. Ich bin da mehreren Ärzten in Behandlung, in therapeutische Behandlung. Ich kann nirgends hin. Ich habe auch an den Präsidenten, Herrn Hollinger, geschrieben, Theresa, durch die wenige Pflege auf der Toilette meine Mahlzeiten einnehmen muss, weil keine Zeit so da ist, dass ich an den Tisch gebracht werden kann zum Essen. Theresa, ich mache jetzt einen Vorschlag. Ja. Ich glaube, wir haben alle verstanden, in welcher ausweglosen, höchst schwierigen Situation du bist. Und wir haben auch alle verstanden, dass es dir nicht darum geht, dass du mit deinem Schicksal haderst, dass du so eine schwere Krankheit hast, sondern du haderst mit unserem Staat und mit der Öffentlichkeit, dass man dir nicht genug hilft. Ich mache jetzt folgenden Vorschlag. Mhm. Ich weiß, dass es eine große Resonanz geben wird. Ich habe auch mit der Frau Rita Süßmuth gesprochen, als sie noch Bundestagspräsidentin war, weil ich selbst 4 Jahre, wo ich das noch konnte, nach der politischen Wende im Kreistag war. Mhm. Ich habe mich an Bundestagsabgeordnete gewandt. Es hat nichts genutzt. Dennoch will ich jetzt die Hoffnung nicht aufgeben. Ich mache folgenden Vorschlag und folgendes Versprechen. All das, was jetzt an Reaktionen hier reinkommt, werden wir sehr sorgfältig und sehr seriös prüfen. Und wir werden, was in unserer kleinen Macht steht, versuchen, dir zu helfen und dich mit Menschen in Kontakt zu bringen, die dir wirklich helfen können. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, Theresa. Das ist das Einzige, was ich dir anbieten kann. Aber es sind schon so viele Dinge passiert durch unsere kleine Sendung hier. Vielleicht klappt es in deinem Fall auch nochmal. Ja. Also, wir haben deine Telefonnummer. Und du kannst ganz sicher sein, dass wir diese Telefonnummer nicht rausrücken. Immer wenn dich jemand anruft, dann sind wir das. Und wir werden mit dir besprechen, was weiter zu tun ist. Ja. Sollen wir so einfach mal ganz einfach so verbleiben und hoffen, dass jetzt etwas in die Gänge kommt durch dieses Gespräch hier? Ja, genau. Das wäre ganz lieb. Weißt du, wie der Thomas heute, der im Dickgrassehaus eingezogen ist, der sitzt auf dem Rollstuhl, aber der hat einen völlig gesunden Oberkörper. Mhm. Der Mann kann Stock rein, der kann aus dem Rollstuhl raus. Und das verwechselt man immer. Rollstuhlfahrer ist gleich Rollstuhlfahrer. Ich kann mir nicht mal mehr die Nase alleine putzen, den Kopf nicht halten. Wenn ich das alles aufzählen würde... Ich kann es mir schon gut vorstellen, wie es dir ergeht. Und ich möchte dir nochmal ein dickes Kompliment machen, dass du dich getraut hast anzurufen und die Angst auch überwunden hast zu sprechen. Du hast sehr gut gesprochen und wir beide verbleiben so. Ich verabschiede mich jetzt von dir. Ja. Sage auch bitte nochmal schöne Grüße an deinen Mann. Ja. Und du wirst von uns hören, ich bin ganz sicher. Ja. Von Herzen alles Liebe und alles Gute, Theresa. Danke, Jürgen. Das hat mir ganz viel gegeben jetzt. Alles Gute von Herzen. Danke gleichfalls. Auf Wiederhören und Wiedersehen, Theresa. Ja, Wiederhören. Tschüss. Ist man fassungslos, wenn man so etwas hört. Ist man wirklich fassungslos. Und ich hoffe sehr, dass hier irgendetwas jetzt in Gang kommt, dass der Theresa für ihre letzte Zeit noch ansprechend geholfen werden kann. Christiane, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Christiane. Ich bin schockiert, wenn ich das höre, was meine Vorrednerin da eben gesagt hat. Aber ich denke, dass in unserem Staat noch viel passieren muss, was sowas angeht. Ich hoffe, dass sich jetzt seriöse Leute melden und dass wirklich jetzt etwas in Gang kommt. Ja. Da wir natürlich als kleine Redaktion hier das alles nicht organisieren können. Es muss jetzt eine seriöse Organisation muss jetzt tätig werden. Ich bitte von Herzen, wenn jemand aus entsprechender Ecke jetzt zugeschaut hat, meldet euch bei uns. Also ich stehe dem Thema kritisch gegenüber. Ich arbeite als Krankenschwester und habe lange Zeit auf einer Station gearbeitet, auf der sehr viele krebskranke Patienten liegen und habe die Erfahrung gemacht, dass Patienten, die ein solches Patiententestament unterschrieben haben, sich selbst teilweise schon aufgegeben haben. Also es gab Patienten, wo die Chancen 50-50 standen, dass sie vielleicht noch durchkommen, dass Chemotherapien zum Beispiel helfen. Und diese Patienten haben sich praktisch aufgegeben in dem Moment, als sie dieses Patiententestament unterschrieben haben. Aber machen das nicht viele Leute auch vielleicht noch im gesunden Zustand? Also ich habe es in der Tat überlegt, so etwas auch jetzt schon zu verfügen und es immer wieder zu aktualisieren. Ja. Also das ist schon eine Weile her und damals war das auch mit diesem Aktualisieren noch nicht so, wie es heute ist und das wird ja alles verfeinert mittlerweile. Aber wie gesagt, ich bin ihm auch skeptisch gegenüber. Ich finde, ich bin normalerweise auch für die aktive Sterbehilfe, dass ich sage, wo es wirklich unheilbar krank ist und wenn es nach bestimmten Maßstäben geht, finde ich das vollkommen in Ordnung. Da bist du für. Ja. ich finde auch, dass jemand, also dass man sein Leben selbst bestimmen muss. Aber du bist Krankenschwester. Ich bin Krankenschwester. Würdest du so eine Spritze setzen wollen? Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Mhm. Also da muss ich mich diesem einen Vorredner auch anschließen. Ich bin in die Situation noch nicht gekommen. Ich finde auch, es ist immer leicht, ich gehöre ja dazu, zu fordern, dass aktive Sterbehilfe legitimiert wird. Ja. Aber man muss natürlich auch an die Menschen denken, die sie dann ausführen. Ja. Ja. Das muss man denen dann ja zumuten. Also ich finde es furchtbar schwierig. Ich hatte auch einen Patienten, also dem ich zugeredet habe, dass er sterben möchte und der dann auch entschlafen ist, was auch sehr lange in mir gewirkt hat und wo ich dann dachte, bin ich jetzt dann schuld, dass dieser Mensch verstorben ist, obwohl ich ihm eigentlich nur den Frieden gegeben habe, dass er wirklich mit dem Leben abschließen kann. Aber ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, da Morphin oder sonst irgendwas zu spritzen und wirklich mir bewusst zu sein, dass dieser Patient jetzt stirbt, weil ich ihm dieses oder jenes Mittel gegeben habe. Also das ist sehr interessant. Du bist aufgrund auch deiner Erfahrung als Krankenschwester skeptisch, was die Patientenverfügung betrifft. Ja. Bist aber von deiner Grundeinstellung, wärst du für aktive Sterbehilfe? Ja. Also das ist sehr zwiespältig, dieses Gefühl. Ich denke, solange man kämpfen kann, sollte man es tun. Und wenn die Chancen auch nur 70-30 stehen, finde ich, sollte man kämpfen. Aber wenn die Chancen null stimmt, dann nicht. Das gibt es ja, das weißt du genau, ja. Ne? Das gibt es immer wieder. Ja. Ich habe das gerade den Ingo auch gefragt, der in der Altenpflege arbeitet. Ja. Dasselbe betrifft dich auch. Stehst du nicht manchmal auch vollkommen erschüttert neben so einem Bett und siehst einen ganz schweren Leidensweg von einem Menschen und du weißt, er wird hundertprozentig zum Tod führen und du kannst nicht einschreiten? Ja, ja. Das ist ganz schlimm. Also dieses Zusehen zu müssen und das über Tage und Wochen und Monate und dabei stehen zu müssen und man kann ihm so wenig helfen. Ja, also man kann dabei sein, man kann die Hand halten, man kann ihm das Gefühl geben, dass jemand da ist. Und das habe ich auch, wie der Ingo auch sagt, ich halt denke, dass die Patienten das merken. Wie ist denn deine Erfahrung mit Angehörigen? Also wenn jemand nichts verfügt hat vorher, wie verhalten sich die Angehörigen in einem solchen Extremfall? Also meine Erfahrungen sind auch sehr zwiespältig, was auch die Angehörigen angeht. Einerseits mittlerweile geht die Tendenz eher dahin, dass sie sagen, okay, keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr. Und sie auch eher darauf drängen, dass zum Beispiel Schmerzmittel höher gesetzt werden. Oder also was auch die erste Anruferin gesagt hat. Aber es ist trotzdem eine schwere Entscheidung. Nur ist das, wenn die Schmerzmittel höher gesetzt werden, ist ja nur rechtlich auch nicht legitimiert in Deutschland. Ja. Wird das, kannst du das so sagen, aus deinen Alterserfahrungen, wird es dennoch oft gemacht? Also das sind immer so zwielichtige Dosen dann, ja. Also ich kann da jetzt nicht so sagen, dass es gemacht wird. Da bewegt man sich auf einem sehr schmalen Terrain, glaube ich. Und wenn man alltäglich mit so etwas konfrontiert wird, wie du jetzt in deinem Beruf, wie denkst du über deinen eigenen Tod, über dein eigenes Sterben, über vielleicht eine schwere Krankheit, die über dich kommen kann? Wie denkst du darüber nach? Also das Problem hatte ich gerade. Ich bin im Moment erwerbsunfähig berentet und war sehr schwer krank. Und ich habe mir da schon meine Gedanken drüber gemacht, wie ich sterben möchte. Und im Moment bin ich zwar auf Rekonvaleszenz, wie man so schön sagt, aber es... Gibt es von dir so eine Aussage, dass du sagst, so auf keinen Fall? Ja. Und was bedeutet das so, wie auf keinen Fall? Zum Beispiel wie meine Anruferin, die hier vor mir war, dieses, ich muss mein Leben selbst bestimmen können und ich möchte auch meinen Tod noch selbst bestimmen können. Und ich möchte nicht an irgendwelchen Maschinen dahin vegetieren. Das sagt die Krankenschwester, die es jeden Tag erlebt hat und die auch weiß, was das bedeutet. Ne? So sieht's aus, ja. Ich danke auch dir für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung und wünsche dir auch alles Gute, vor allem gute Gesundheit. Danke, Domian. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, meine Lieben, das war das Thema Sterbehilfe bei uns. In der Technik war Michael Jansen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Mitmachen, für eure offenen Worte, die ihr angerufen habt. Morgen sind wir zu gewohnter Stunde wieder da, um 1 Uhr im Radio bei uns live und im WDR-Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Dann können wir uns wieder über alle Themen unterhalten, die euch interessieren und über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Macht's gut, bis morgen. Ciao.